21.400 bis 500, Obergetreibter Paul Umlauf aus Halbau in Schlesien, geboren am 14.10.14. Seit dem 26.07.44 ist er verwundet. 28.800 bis 900, Grenadier Hofmann aus Berlin, ist seit 20.08. verwundet. Wer ist uns behilflich bei der Suche nach dem Grenadier Hofmann? 33.000 bis 33.100. Gefreiter Reinhold Henschel, geboren am 15.10.19 in Breslau, ist angeblich am 23.03.44 verwundet worden.